14:01 Uhr. Nachrichten des drahtlosen Dienstes. Die französischen Berichterstatter der spanischen Zeitungen ABC und JA entwerfen ein erschütterndes und trostloses Bild des französischen Flüchtlingselends. In der neuen französischen Hauptstadt Bordeaux fluten dicht gedrängt Menschen und Fahrzeuge zahl- und planlos, wie eine vom Hirt verlassene Herde, gepeinigt von fast untragbarer Sonnenhitze durch die Straßen. Pariser Eleganz, so berichten die spanischen Journalisten, mischt sich mit lumpigen Bettlern. Politische Persönlichkeiten, von der Höhe ihres Ruhmes herabstürzend, gehen neben armseligen Flüchtlingen. Die Menge wird nur von einem gemeinsamen Gedanken getrieben: Flucht unter allen Umständen. Die Flüchtlinge sehnen in ihrer Verzweiflung ein biblisches Wunder herbei. Bezeichnenderweise überwiegt unter den Flüchtlingen das jüdische Element. Der spanische Journalist sah Leon Blum in einem Restaurant vor einem riesigen Berg Koffern umgeben. Blum sei ihm niemals ähnlicher dem ewigen Juden vorgekommen als gerade jetzt.